Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Auf der Etage 13 mit dem lieben Steffen. Steffen, bist du da? Hier meldet sich Offenbach. Ach nein, wir treffen uns ja Etage 13. Hallo Basti, schön dich zu sehen. Oi, das fängt schon richtig an. Hier gut meldet sich der Steffen, der normalerweise aus Offenbach kommt. So. Richtig. Und hier meldet sich der Basti, der normalerweise immer hier sitzt. In der Etage 13. In der Etage 13, ja, der Etage rund um Filme, Serien, Games und alles andere, außer Comics, mit denen wir heute wahrscheinlich zum zweiten Mal brechen werden. Brechen. Jedenfalls, wenn wir Steffens Worten lauschen dürfen. Denn wir haben viel zu berichten, denn wir sind unterwegs. Steffen und ich haben so etwas wie Gemeinschaftspärchenurlaub. Und wie verbringen wir unseren Urlaub am liebsten, Steffen? Getrennt. Richtig. Und wir haben das große Glück, dass wir parallel... Es ist so, als wäre einer für DC und einer für Marvel unterwegs gewesen, um im Comic-Sprech zu bleiben. Einer im Norden war und einer im Süden. Richtig. Und ich mache jetzt mal den Dialekt nach nicht, bei dem man sagen könnte, ich könnte richtig Kiel holen. Wo war ich denn jetzt? Ich war natürlich im Norden und das hört sich überhaupt nicht nordisch an. Das hat in Hamburg besser funktioniert. Vergiss es. Okay, ich war in Hamburg. In Hamburg. Schön, du. Ich war richtig mal snaggenweich, Mann. Snaggenweich. Ja. Da ging es dann doch wieder. Und Steffen, du warst unten. Bist und du an der Elbe längs gegangen? Also, ja, ich war unten. Ich war im tiefen Süden. Im ganz tiefen Süden. Oh. Aus welchem Film? Herr der Ringe höchstwahrscheinlich. Little Nicky. So, egal. Du warst also in München. In München. Von aus. Ja. München. Und weil wir uns schon gedacht haben, dass es so ein großer Zufall ist, dass wir beide sehr unterschiedliche Himmelsrichtungen eingeschlagen haben, erzählen wir doch beide einfach mal ein bisschen was von unten und von oben. Wir fangen einfach mal ganz, ganz unten an. Steffen, was machst denn du in München? Was macht man in München? Also es ist Juni und es ist ein ungerades Jahr. Das bedeutet, im Juni in einem ungeraden Jahr ist in München das Comic Festival. Ja. Und da war ich. Okay, was hast du da gemacht? Immer diese spontanen Fragen, ne? Diese rausgekickten was Fragen. Was hab ich denn da gedacht, gemacht? Ne? Immer diese investigativen Fragen. Ich Leute angepöbelt. Du hast Leute angepöbelt? Und mit Bananenschalen beworfen. Nein, ich habe, wie ich das ganz gerne auf Messen mache, einem Freund von mir am Stand geholfen. Und dieser Freund, was hatte der für Probleme? Wenn ich das so nachfragen darf. Ganz der hatte keine Probleme. Aber du musstest ihm doch helfen. Ja, und zwar beim Verkauf seiner Comics. Ah. Okay. Wir wollten ja das Thema Comics nicht zu sehr streifen in diesem Podcast, aber erklär uns doch mal, wie ist so eine Comic-Messe in a nutshell? In a nutshell so auf, was passiert da so? Was ist da los? Das ist ein harter Kern. Das ist ein ganz harter Kern. Ganz hart. Ja, was ist denn ein harter Kern? Was passiert denn so auf der Messe? Hast du gerade meinen Dialekt nach, oder was? Du hast einen Dialekt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Steffen, was ist denn da los? Ja, da trifft sich so die Comic-Gemeinde, also der harte Kern, nein, da trifft sich so tatsächlich die Comic-Gemeinde, wie das auch im Wechsel der Jahre dann immer mit Erlangen ist. Also in geraden Jahren ist dann der Comic-Salon in Erlangen und ja, wie gesagt schon in ungeraden Jahren dann halt in München das Comic-Festival. Und ja, das sind halt zwei große Comic-Veranstaltungen, wenn man das so möchte. Okay. Die eine droht immer ein bisschen zu verschwinden, weil in München gibt's halt noch jede Menge mehr drumherum Und in Erlangen ist es so, dass dann die ganze Stadt mitspielt. Aber ich muss sagen, diesmal war es in München insofern cool, weil ein neues Messezentrum gefunden wurde, nämlich die alte Kongresshalle. Okay. Und die wurde auch entsprechend präpariert, sodass man das erkannt hat, dass da eine Comicmesse stattfindet. Das war in den Jahren davor jetzt leider nicht so wirklich der Fall, weil das dann immer mehr im Zentrum war und da war das dann eher etwas versteckt. Diesmal war es etwas abgelegen an der Theresienhöhe, Wiese. Also im Grunde Oktoberfest. An der Oktoberfestwiese, ganz genau. Ja. Und es ist ja im Grunde ein riesen leerer Platz eigentlich nur. Der da ist er eigentlich auch, wenn Oktoberfest ist, also wenn man die Gehirne der Leute, die da sind, nimmt. Ja, aber tatsächlich ist da, also ist das ein karger Platz im Grunde, wenn da jetzt nicht gerade Oktoberfest ist oder ein anderes Volksfest. Und das liegt alles so ein bisschen eher abgelegen, hat man das Gefühl, also obwohl man nach ein paar Schritten schon wieder mitten im Geschehen ist. Und das war richtig cool. Also das war halt eine Location, wo ich sagen muss, ja, die hat gepasst. Ja, Steffen, wenn ich da kritisch nachfragen darf. Du hast uns jetzt sehr die Geografie durchgegeben und so weiter und so fort. Aber was passiert denn? Also ich bin jetzt neu. Ich bin jetzt wirklich neu. Ich war ja noch nie wirklich auf der richtigen Comic-Messe. Ich war bis jetzt nur auf einer Spielemesse mit Comic-Anbindung. Wie hat man sich so als Normalmensch so eine Comic-Messe vorzustellen? Für mich als Autonormalverbraucher, wie ist das so? Was passiert da? Du gehst dahin, du gehst da rein, du kaufst da Comics. Und wie du, oder lässt dich inspirieren, neue Comics zu kaufen? Was heißt denn inspirieren? Ja, da werden natürlich die Verlage nutzen, solche Messen natürlich, um spezielle Comics vorzustellen, neue Comics vorzustellen. Okay. Aber auch, um natürlich Comics mehr in den Fokus zu rücken, die halt von denen sie denken, dass sie das wert sind. Also, ja. So kann man das sehen. Gab es irgendeine coole Aktion, die dir in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, Mensch, das hat sich ja gelohnt da in München? Oder es klingt jetzt ein bisschen eher so wie in Richtung Trödelmarkt für Comics. Eher nee, so eine, das ist ja immer noch dann, ich war ja noch nicht ganz fertig. Also im Grunde ist ja der Bonusteil dabei dann immer noch der, für viele zumindest, dass man die Macher hinter den Comics kennenlernt. Also viele Verlage holen sich dann Zeichner und Autoren, aber größtenteils halt Zeichner von Comics dazu, die dann dort ihre Werke also auch noch aktiv präsentieren beziehungsweise signieren. Das Signieren ist halt immer noch so ein großer Teil auf so einer Messe, der dann das Publikum anlockt, sage ich jetzt mal. Ne? Okay. Wenn du von einem Zeichner, der dir gut gefällt, dann einfach noch den einen oder anderen Sketch bekommst, dann hat das noch einen Mehrwert. Oder es gibt auch viele Vorträge und Diskussionsrunden, wo dann halt über die Comics ein bisschen aktiver gesprochen wird. Ja. Auch seitens der Macher, die dann halt näher vorstellen oder näher erläutern, was sie sich so beim Schaffensprozess gedacht haben und so weiter und so fort. Ich habe auch einen Sketch für dich. Kommt ein Pferd zum Arzt, sagt der Arzt, warum zieht sie denn so ein langes Gesicht? ja. Also mit Sketch meinst du natürlich eine Zeichnung von den Leuten. Also und Sketch heißt im Grunde deswegen Sketch, weil das halt meistens eine relativ schnelle Zeichnung ist. Und je nachdem, wie ausgeprägt der Künstler ist, wird dann halt die Zeichnung entsprechend genau oder doch nur etwas raffer, also etwas, du weißt schon. Etwas schneller gefertigt und deswegen der Begriff Sketch, weil es halt relativ schnell hingesketcht ist. Was man mit Skizze übersetzen kann. Oder? Genau, bist jetzt auch öfters in dieses Bayerische reingefallen, mal einen Sketch einfach rough machen. Das kennt man ja in Bayern, das ist typisch bayerisch. Was hast denn du unten in Bayern gegessen? Würde ich halt gerne als Abschluss fragen. Hast du was typisch Bayerisches gegessen? Leberkäse. Leberkäse gab's bei dir. Und damit kommen wir doch direkt mal und schwenken vom Leberkäse auf genau das Gegenteil, nämlich in die fischige, adige Stadt Hamburg. Fisch gab's da auch. Fisch am Stock. Aber die machen den nicht so gut wie da oben. Nee, das glaube ich nicht. Glaube ich nicht, du. Ich war nämlich als Geschenk für meine Freundin in König der Löwen, das Musical. Stopp. Du warst als Geschenk für deine Freundin, also ihr dann einfach mal freie Bude gehabt und du warst dann als Geschenk, hast du gesagt, hier, ich Schatz, du hast eine sturmfreie Bude, ich gehe zum genau, König der Löwen. Ich schenke mir König, ja so machen wir das immer, ich krieg die coolen Sachen und sie kriegen freies Haus. Sehr geil. Ist doch ein super Geschenk. Ja, mal eine Geschenkidee für alle, für andere zu Hause. Einfach mal sich selber ein Event schenken und die Frau zu Hause lassen. Bitte. Hat jeder was also, ich versuch's mal aufzubrechen. Natürlich waren wir zu zweit bei König der Löwen. Und war ja dann doch kein Geschenk für die Freundin. Es war leider ein Geschenk für uns beide. Und es war ein 3-Tages-Trip. Und am ersten Tag sind wir zu einem Portugiesen gegangen, den ich jetzt auch schleichwerberisch einfach mal hier einbauen möchte. Unten an den Landungsbrücken, wenn man da hinkommt, gibt es so einen alten Wasserturm. Und da hat sich ein Portugiese drin gefunden, dessen Restaurant nennt sich Tasquino Galego. Auf jeden Fall ist Galego richtig. Und wenn du da hinkommst, der Typ... bitte hier schlechten Wortwitz einfügen. Wenn man da hinkommt, dann... es ist ein super lieber Kerl, der Besitzer, der ist richtig nett. Ich kam zu dem hin, richtig dumme Frage, das sind typisch dumme Fragen, die man einfach stellen muss, um miteinander zu sprechen. Der ganze Raum ist fast leer, bis auf einen Tisch. Und ich gehe zu dem hin und sag so, na, haben Sie noch einen Platz irgendwo frei? Und er so, geht durch den ganzen Raum vom Restaurant, er guckt sich um und sagt so, können Sie 10 Minuten warten? Sieht schwierig aus. Und hat mich dann ausgelacht und ich habe dann auch mitgelacht, anstatt ihm eine reinzugeben. Und dann gab's sehr lecker Portugiesisch. Ich kann es nur empfehlen, mal zum Thema Essen, überhaupt nicht hamburgisch, sondern im Portugiesenviertel mal nach Galego suchen. Mhm. Aber Hauptattraktion war natürlich König der Löwen. Ja. Ist im Endeffekt ein richtig schönes Musical, basiert 100%, fast 100% auf dem Disney-Film, den natürlich jeder kennt und bei dem auch jeder geweint hat. Steffen, bei welcher Stelle hast du geweint? Tatsächlich bei der, als er dann seinen Vater tot findet. Okay. Bei mir war es so, dazu komme ich gleich. Ich muss jetzt einfach erwähnen, weil meine Freundin geweint hat. Ach so. Im Musical fing im Zuschauerraum... Die hat geweint, weil du dabei warst. Ich dabei war. Sie dachte, sie würde ja zu Hause bleiben. Ich wär lieber zu Hause geblieben, du Arsch. Und sie hat auf jeden Fall geweint. Die ersten Tiere kamen auf die Bühne. Auf der Bühne waren ganz viele Tiere. Und sie fing einfach, ich guck sie an und ich sag so, was ist denn jetzt los? Da heult die wie ein Schlosshund, heißt das, glaube ich. Ein Schoßhund, Schlosshund. Und ich sag so, was ist denn jetzt los? Es ist alles so schön. Es ist alles so schön. Ich denke mir so, wenn noch was schön ist, dann heul ich nicht. Dann gucke ich als Mann natürlich total sabbernd geil in die Gegend. Aber so sehr schön, ne? Aber sag mal so, es ist auf eine andere Art schön. Definiert, ja? Es ist, du hast natürlich es ist auf eine andere auf Art die, schön. Auf die gepaarten Frauen geguckt und da hast du natürlich gesabbert. Das ist mir klar. Natürlich. Und die Illusion ist richtig schön. Also, wie sie Zebras und Giraffen dargestellt haben. Warst du da eigentlich schon im Musical? Ja, warst du ja. schon mal da? Ja, ja. Super. Ich kenn das. Ist super gemacht und auch diese, was mir aufgefallen ist, die Darsteller haben alle diese Löwenköpfe auf, diese zwischendurch, wenn mal so eine Dialogszene kommt, abziehen, bis auf Scar, den bösen alten Scar. Der hatte die ganze Zeit an und warum natürlich, der ist der Bösewicht, man soll sich nicht mit ihm, so sagt der Dramaturg, identifizieren können. Dementsprechend hat er es die ganze Zeit auch angelassen, während zum Beispiel Simba und der Papa, wenn sie miteinander gesprochen haben, gerne mal den Löwenkopf abgenommen haben. Mhm. Wann habe ich geweint? Ich habe geweint in der Szene, als der Papa in den Stern, das Lied davor, was davor lief, wo er die ganze Zeit gesagt hat, Papa, du wolltest mir noch alles beibringen und so weiter und so fort, habe ich Rotz und Wasser geheult, weil ich habe mir vorgestellt, das ist echt krass. Und das Schlimme ist, wir haben uns so ein bisschen mit dem Nachbarpärchen auf der linken Seite ein bisschen angefreundet und ich saß direkt neben dem Kerl, ne, und ich so, natürlich hat er ein bisschen die Reihe gebebt, weil ich bin ja ein bisschen voluminöser und der Kerl guckt mich halt die ganze Zeit dabei an. Der guckt mir, während ich weine, die ganze Zeit ins Gesicht. Da kannst du ja als Kerl ja nicht weitermachen. Da denkst du ja auch so, ich muss ein Kerl sein, ich darf nicht weinen. Ich hab gerade jetzt richtig, ich hab was ins Auge bekommen. Und kann ich nur jedem empfehlen, ist aber auch nicht ganz günstig, nee. Ist schon relativ teuer. Ich habe sehr weit vorne Sitze bekommen, super Sicht, aber um das zu kriegen, muss man schon 120 bis 150 Euro investieren, muss ich dazu sagen. Wo ich auch immer noch Rotz und Wasser heulen muss, fällt mir gerade ein, ist dieses Lied, er lebt in dir, ne? Ist ja auch sehr herrlich. Ja, das ist auch sehr schön. Oder wo auch der Vater nochmal als super tolle Lichtinstallation auftaucht, das war super gemacht. Überhaupt manche Sachen, die waren so gut aufbereitet. Respekt, empfehle ich jeden hinzugehen, wer in Hamburg ist, mal snacken, mal schön zu König der Löwen gehen. Super. Das dazu. Damit würde ich auch sagen, sind wir von Nord nach Süd gekommen. Ich meine, im Endeffekt, wie wir dahin... Richtig. Und wie wir zum Beispiel in Hamburg rübergefahren sind mit der Fähre, sind wir wirklich dahin getrottet wie die Zombies, so ähnlich wie bei dir auf der Comicmesse, als alle auch zombie-mäßig zu ihren Lieblingscomic-Ständen gelaufen sind. Und das bringt mich auch schon zu meinem nächsten Thema, Steffen. Mensch, du hast die Überleitung heute ja wieder. In einem Scatman-John-Manier kommen wir natürlich jetzt zu einem etwas aktuelleren Thema. Genau, The Walking Dead gibt's immer noch, mittlerweile in Staffel 5. Und ich habe mir die Staffel 5 angeschaut, jetzt wirklich bis zum Schluss. Und man muss echt sagen, man merkt bei The Walking Dead immer mehr, dass es so eine Zweiteilung innerhalb der Staffel gibt. Die erste Hälfte, also übrigens kleine Warnung, ich werde wahrscheinlich spoilern, aber auch sehr ungenau, weil ich bin ganz schlecht im Erinnern von Details. Ich gebe ein bisschen grob die Handlung wieder und erzähle euch dann ganz kurz, wie mir das gefallen hat. Wenn ich was höre, was ich noch nicht weiß. Ach so, du bist selber, darfst selber nicht gespoilert werden. Meine letzte Staffel war die vierte. Zweite. Oh, gut. Dann erzähle ich einfach nicht, wer noch dabei ist. Also, Rick Grimes ist noch dabei. Was? Aber das ist, glaube ich, keine Überraschung. Was? Rick Grimes? Für alle, die es nicht kennen und unsere letzte Folge der 13. Etage mit den Hörspielen noch nicht gehört hat, ganz kurz Zusammenfassung. Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen. Rick Grimes ist Polizist, kommt zu seiner Familie zurück. Sehr viele sterben. Und das bei den, von den Zombies oder von den Menschen selber. Punkt. Gut zusammengefasst, würde ich sagen. Mhm. Und in der fünften Staffel... Nein, das darf man jetzt nicht sagen, wahrscheinlich. Und in der fünften Staffel... Ach ja, und Jon Snow stirbt. Ach nee, das war eine andere Sendung. Entschuldigung. Spoiler! In der fünften Staffel ist es so, die Zweiteilung merkt man auf jeden Fall. Ich weiß sogar, dass du Game of Thrones meintest. Das ist schlimm. Bitte? Ich weiß sogar, dass du Game of Thrones meintest. Sehr gut, Steffen, obwohl du es nicht guckst. Noch nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass in der ersten Hälfte es eigentlich darum geht, ein Mädel wieder zurückzuholen aus der Gewalt von einem Polizist, von einem Polizisten besetzten Krankenhaus, in der so sehr diktatorisch ein System aufgebaut wurde und die musste da wieder zurückgerettet werden. Mhm. Und die zweite Hälfte der Staffel dreht sich darum, dass Rick Grimes und seine Gruppe, die übrig geblieben ist, darunter natürlich Daryl und Michonne zum Beispiel, die kommen zu Alexandria. Das kennen die Comic-Liebhaber bestimmt auch schon. Alexandria ist ein Ort, wo versprochen wird, dass alles gut wird und vor allem ist hier die Herrscherin versucht eigentlich durch Frieden alles gut zu beherrschen, aber Rick Grimes ist so gezeichnet von seinen vorigen Eskapaden, dass es wirklich richtig hart wird gegen Ende der Staffel. Mhm. Denn es steht gegenüber Rick Grimes nüchterner Realismus und hart gewordenes Herz gegen so diese harmonische, versuchte Perspektive, ohne Waffen überleben zu können in einer Zombie-Apokalypse. Das ist jetzt sehr mystisch erklärt, aber zur Bewertung, es ist sehr, von der Bewertung her ist es ganz einfach. Die Staffel hat, am Anfang habe ich mich richtig durchgequält, weil ich gedacht habe, boah, ist das langweilig. Mein Gott, ist das jetzt langweilig. Aber wie immer, wenn man dranbleibt bei bei Walking Dead, ist es so, dass es man wie immer wieder gegen Ende, es immer wieder Folgen gibt, die einen so richtig umhauen. Es muss aber auch ruhige Folgen geben. Und das ist mein Plädoyer dafür. Es muss ruhige Folgen geben, damit die bösen Folgen auch so richtigen Bums drin haben. Mhm. Man kann erst so richtig bumsen, wenn man vorher auch ein ruhiges Vorspiel gehabt hat. Und das meine ich jetzt auch wirklich ohne sexuellen Inhalt. Das meine ich dramaturgisch. Und das ist meine Empfehlung. Fünfte Staffel Game of... Scheiße, ich bin raus, Steffen. Ich kann nicht mehr. Ja, will ich ja noch Game of Thrones sagen. Scheiß Sekte. Ich empfehle die fünfte Staffel von Walking Dead natürlich. Du hast jetzt aber auch die Inhaltsangabe von Walking Dead wiedergegeben, nicht die von Game of Thrones. Nee, von Game of Thrones. Dann hätte ich wenigstens einmal irgendwo noch jemanden umgebracht während des Redens wahrscheinlich. Walking Dead, fünfte Staffel, nur zu empfehlen. Und da es ja in einer Zombie-Apokalypse nicht so viel zu lachen gibt, habe ich gedacht, wir fügen noch eine Comedy-Serie an, die wir beide sehr, sehr, sehr gut finden und die in einem anderen Podcast auch sehr hochgelobt und gleichzeitig auch niedergemacht worden ist. In der letzten Folge der Wochennotizen kam nämlich eine Comedy-Serie dran, die mir sehr am Herzen liegt. Mir auch. Das ist nämlich Modern Family. Und Steffen, ich habe jetzt so lange über Walking Dead geredet. Gib uns noch mal kurz durch, worum geht's in Modern Family? Und wer ist dabei? Ja, ich finde ja Modern Family, fand ich ja die erste Episode überhaupt schon ganz, ganz toll. Weil man erstmal so denkt, okay, da werden jetzt halt von verschiedenen Familien gezeigt, ja. Ja. in der allerersten Episode. Und dann kommt im Grunde raus, nee, das ist eine Familie. Die hängen alle irgendwie zusammen. Und zwar ja, geht's um... Ja, mit den Namen musst du mir jetzt, glaube ich, ein bisschen helfen. Also Phil Dunphy und Claire Dunphy, richtig? Genau, so, genau. Das ist so das mittlere Paar, kann man eigentlich fast sagen. Parallel dazu hast du ihren Bruder, der da heißt. Ja, der Bruder, der heißt, da frage ich jetzt gerade mal eben mein Dr. persönliches Internet. Gehirn. Na? Der Bruder von ihr heißt natürlich Mitchell. Mitchell, genau. Mitchell, und zwar Pritchett, weil die heißt, das ist nämlich genau das, worauf du, glaube ich, hinaus willst, ne? Ja, weil Pritchett ist auch der Name des Vaters von beiden, der dann wiederum heißt mit Vornamen? Jay. Jay Pritchett, richtig. Genau. Genau. Und, ja, bleiben wir nochmal kurz bei Mitchell. Der hat einen Lebensgefährten, ja. der heißt? Cameron. Wie viel? Wie viel? Cameron. Wie viel? Cameron, wie viel? Sehr viel Cameron gibt's da. Sehr viel Cameron. Ist auch einfach so. Und der ist ja mit Abstand mein Lieblingscharakter irgendwie. Ich weiß auch. Das dachte ich mir schon fast. Der erinnert mich so ein bisschen an Basti, nur dass Basti halt nicht schwul ist. Aber so ansonsten. Echt? Ich fühle mich immer sehr zu Phil Dunphy hingezogen, weil ich, glaube ich, so als Vater wäre und das wäre richtig anstrengend. Aber bevor wir jetzt ganz viel rumfabulieren, du willst, glaube ich, auch noch zu Jay Pritchett kommen. Ja, ne? Jay Pritchett ist also, wie gesagt, der Vater von Claire und Mitchell. Richtig? Mitchell, genau. Und genau, und Jay hat nochmal eine jüngere Frau geehelicht. Namens Gloria. Die ungefähr das Alter von Claire hat, ne? Meine ich. Genau, ja. Von Claire, also der, das sind schon Familienverhältnisse, wenn wir es erklären, klingt es schon echt kompliziert. Sollen wir das nochmal zusammenfassen kleinen Tafel? Natürlich hat Gloria noch einen Sohn aus ihrer ersten Ehe mit, auch in die Ehe gebracht. Also es ist eine Patchwork-Familie über mehrere Generationen. So kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen. Achso, und die Dunphys wiederum haben nochmal zwei Töchter. Zwei Töchter. Und einen Sohn, der ungefähr wiederum im Alter ist von seinem Onkel quasi, wenn man so möchte. Boah, mit den Vergleichen, da kickst du mich aber echt raus. Ja. Oh je. Wenn wir es also kurz zusammenfassen möchten, da gibt es diesen Familienoberhauptvogel, Vater. Diesen Familienoberhauptvogel. Es ist der Jay Pritchett. Und der hat wiederum zwei Kinder. Die eine ist die Claire Dunphy. Die ist also verheiratet mit Phil Dunphy. Bitte? Das haben wir doch jetzt schon gesagt. Ja, aber ich wollte... Achso, du willst doch mal zusammenfassen. Ich will nur noch mal zusammenfassen, weil ich bin selber fast nicht mehr mitgekommen, um es einfach noch mal einfach abzukürzen. Weiter. Er hat Claire und er hat Mitchell. Und jeweils Claire hat eine Familie. Das ist ihr Mann Phil, die Kinder Hayley, Alex und Luke. Und Mitchell hat einen Lebensabschnittsgefährten. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Cameron und er selber, also dieser Jay, hat aber auch noch selber eine Freundin, Frau Schrägstrich, nämlich die Gloria mit dem Sohn Manny. Kurz zusammengefasst. Und das ist die riesige Patchwork-Family, von dem Steffen gesprochen hat. Ein Familienmitglied müssen wir noch erwähnen. Nämlich meinst du das Kind? Die Adoptivtochter von Mitchell und Cameron. Ja. Genau. Das ist nämlich die Lilly. Genau. So, jetzt haben wir viel und lange für die Familienverhältnisse aufgebracht. Das ist im Endeffekt so, als hätten wir uns gegenseitig unsere Familien vorgestellt. Aber was macht denn jetzt eigentlich diesen Spirit der Serie aus? Steffen, warum muss ich mir das denn anschauen? Warum musst du dir das anschauen? Das muss ich dir doch nicht erklären. Also ich guck's mir gerne an. Ich guck's mir gerne an, weil das mit Abstand die einzige Serie im Moment ist, wo ich bei jeder Folge herzhaft lachen kann. Irgendwie. Ja. Das ist einfach eine herrlich chaotische Familiengeschichte. Also so chaotisch wie die Familiengeschichte ist, sind auch die Episoden. Und ich hab jedes Mal herzhaft gelacht. Und das will einfach was heißen. Ja, von mir muss ich sagen, es ist die Lieblingssendung von mir und meiner Freundin. Wir gucken uns das wirklich, also es gibt wenig Sendungen, die wir zusammen teilen über den Humor, aber das ist so lustig. Es gibt, überall gibt's Konfliktpotenzial. Ob das nur Jay ist, der eine sehr junge Freundin hat, muss man einfach sagen, für sein Alter. Jay Pritchett übrigens, ist Al Bundy, ist im Endeffekt Ed O'Neill, der Darsteller und spielt im Endeffekt wirklich fast schon wieder so ein bisschen Al Bundy, aber glücklicher und reicher. Ja. Ein bisschen auch so abgefuckt in die Richtung, aber ist natürlich kein Schuhverkäufer und sonst nichts, ist sehr erfolgreich, hat aber natürlich mit dem Alter schon zu kämpfen. Ja. Dann gibt es die Familie Dunphy, die ist einfach so typisch Großfamilie, kann man sagen, mit drei Kindern. Mhm. Da kann ich mich dann halt auch sehr identifizieren. Da ist vor allem ihr Ehemann, der Phil, ist so der typische Dad. Ey, ich möchte cool und jung sein und mach wieder irgendeine Scheiße. Ich erinnere mich an eine Folge dran, wo er anfängt, Seil zu tanzen. Mhm. Also wo er wirklich versucht, auf einem Seil zu balancieren. Mhm. Oder eine Folge, in der er versucht, ein Massage-Aluhut zu basteln, der wirklich explodiert auf dem Kopf. Und du denkst, oh nein, oh nein, oh nein. Ein bisschen wie Goofy. Ein bisschen wie Goofy, ja. Genau. Und ich mag, weil ich mir die ganze Zeit überlege, ich glaube, so als Vater wäre ich irgendwann auch so verzweifelt, dass ich meinen Kindern mal zeigen muss, hey Kinder, ich bin immer noch euer cooler Dad. Naja, und Jay Bridget hat mit seinem Schwiegersohn immer so leichte Reibereien. Also das heißt, genau. So richtig akzeptiert war der eigentlich nie. Aber das ändert sich so während der Serie so. Man hat so das Gefühl, dass er ihn jetzt mehr akzeptiert, aber er zeigt das natürlich nie. Genau. Ja. Da gibt's zum Beispiel die tolle Episode, in der Phil Dunphy mit Jay Pritchett sozusagen immer wenn Phil merkt, er kann Jay irgendwie helfen, dann übertreibt das auch wirklich. Und es kommt in einer Folge dazu, dass Jay wieder daran zurückerinnert, dass er schon mal von Phil Hilfe bekommen hat. Das war dieses eine Mal, als sein Drucker nicht mehr richtig funktioniert hat oder sowas. Und da wird die ganze Folge immer wieder versucht dann Phil auf diesem Drucker rumzuhacken und so. Ja, soll ich dir irgendwie helfen? Soll ich sonst irgendwas machen? Und jedes Mal, wenn Jay sozusagen ein bisschen Liebe zeigt zum guten Phil, dann nimmt er das so richtig wie ein Schwamm auf und übertreibt es dann auch einfach total. Es erinnert mich so ein bisschen an Scrubs mit Dr. Cox und JD, wo einfach JD versucht die ganze Zeit genau die Liebe von Cox zu kriegen. Und Krönung des Ganzen sind natürlich das schwule Pärchen, Mitchell und Cameron. Ich liebe die beiden über alles. Ich sehe mich übrigens selber lustigerweise auch am ehesten von den Charakteren mit Phil Dunphy und Cameron Tucker so eine Mischung davon. Also Cameron ist so dievenhaftig, so ein bisschen auftreten. Drama, und ist auch Drama, ein bisschen, Drama. Genau, ist ein bisschen launig auch manchmal, muss unbedingt im Mittelpunkt stehen. Brauch häufiger mal Snickers. Richtig, häufig mal einen Snickers braucht er auf jeden Fall. Und der andere ist halt eher so der ruhige Part, so der auf dem Boden bin. Da sehe ich mich und meine Freundin schon ein bisschen mit drin wiedergespiegelt. Es ist auch super, super, super witzig, wie lebensnah das Ganze ist. Ja. Und vor allem, dass sie halt noch ein Kind adoptieren und der Jay natürlich nicht ganz damit klarkommt, dass die beiden schwul sind, das noch nicht ganz verkraftet hat. Das sorgt alles dafür, dass man also einfach... gefühlt kommt er eher mit der Situation klar als mit seinem Schwiegersohn Phil. Ja, genau. Also gut, es gab ein paar Folgen, wo auch mit dem Schwulsein nicht ganz so, wo man gemerkt hat, man muss sich erst dran gewöhnen. Aber stimmt, mit Phil hat er noch größere Probleme. Ist super. Also es gibt immer, jede Folge gibt es irgendeinen Moment, wo wir lauthals anfangen zu lachen. Und weil jeder der Charaktere auch mit seinen eigenen Eigenheiten kommt. Ich habe wirklich alle drei bis jetzt erschienenen Staffeln geguckt, auf Deutsch. Muss aber sagen, ab der dritten Staffel hat sich die Synchronhöhe, nicht die Stimmen, verändern. Die Stimmen sind alle ein bisschen höher geworden, ist mir aufgefallen. Normalerweise fallen mir solche kleinen Details nicht auf, aber da hat es mich so ein bisschen gestört. Musst du mal gucken, wenn du die dritte Staffel siehst, dann hört man, hört man, dass die Stimmen ein bisschen höher gewesen sind. Und ich glaube... Das ist ja wie bei uns, da wird ja deine Stimme auch jedes Mal ein bisschen höher. Siehste? Und ich glaube, dass der Wortwitz im Englischen noch einen Ticken besser rüberkommen wird, kann es aber nicht belegen, denn es gibt eine Sache, die habe ich mir definitiv gemerkt, weil ich die auch noch erklärt habe, als wir Fernsehen geguckt haben. Da ist nämlich Gloria mit dem kleinen Sohn von Claire und Phil Dunphy oben auf dem Speicher und sie sagt die ganze Zeit zu Luke, sie sagt, glaube ich, immer Cook und er versteht aber immer seinen Namen Luke. Cook und Luke. Ja. Da denkt man sich so, okay, wie kann man das verwechseln? Ist natürlich im Englischen sehr viel einfacher. Ja. Auf Englisch heißt, guck mal hierhin, Luke. Mhm. Und sie sagt wahrscheinlich die ganze Zeit Luke und er versteht Luke. Das ist jetzt halt wahrscheinlich im Englischen, mit spanischen Akzent sagt sie Luke. Sie ist eine wirklich, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, eine richtige Vollblut-Spanierin, merkt man immer so, ich glaube, Spanierin oder Brasilianerin. Irgendwie sowas in die Richtung. Deswegen kommt auch zwischendurch ihr Ex-Ehemann Fulgencio vorbei. Und da gibt's dann auch immer ein paar lustige Überwürfnisse mit Jay, aber manchmal kommt auch noch die Ex-Frau von Jay dazu. Das stimmt auch. also die Mutter von den ganzen Pritches, die ist auch ein bisschen gaga. Aber Gloria ist auch sehr lustig, weil die ist immer gut für ein paar, auch auf Deutsch, auch für ein paar Wortwitze. Und ich kann jetzt leider gerade keine wiedergeben, weil ich vergesse das irgendwann wieder. Aber die haben uns dann schon zwischendurch immer wieder so ich Running Gags. Ich fand natürlich auch die Folge herrlich, wo dann Jay seinen Butlerhund aufgestellt hat und ach so. Sie jedes Mal erschreckt und so, Diablo. Diablo. Er hat nämlich Jay wirklich so einen pottenhässlichen Hund geholt, Hundebutler, eine Statue, die er immer direkt neben den Eingang gestellt hat und jedes Mal hat es Gloria erschreckt und die wollte es im Endeffekt einfach nur loswerden. Da gibt es aber auch die super Folge, wo Jay einen richtigen Hund auf einmal irgendwann in einer Folge hat und diesen richtigen Hund so sehr liebt. Richtig, ja. Es geht in einer Folge darum, dass dieser Hund immer in den Swimmingpool springt, um sich umzubringen. Ach, es gibt tausend gute Folgen. Also ich könnte die da auch nur, ewig weiter erzählen. Die kann man nur empfehlen, die Serie. Die kann man nur filmen. Also von meiner Seite aus absolute Empfehlung. Und wenn ich das, was Steffen so zusammengefasst gesagt hat, dann kann ich da auch nur sagen, jeder, der was zu lachen sucht, der sucht sich im Moment Modern Family. Ich bin auch seitdem auf der Suche nach einer Serie, die dem gleichkommt. Mhm. Und vielleicht erzähle ich nächstes Mal von der Comedy-Sendung Grace und Frankie von Netflix. Geht in Richtung Golden Girls, aber davon das nächste Mal. Auf der Suche nach einer Sendung, die genauso gut ist wie Modern Family, musst du lange suchen. Bin ich der Meinung. Okay. Ich habe seit langem keine bessere Comedy-Sendung gesehen. Geht mir auch so. Okay. Aber deswegen, weil du dir ja schon was wünschst, hier können wir ja auch gleich zu den Wunsch-News kommen. Genau, dann legen wir nochmal los. Völlig spontan. Oh, da kommen sie, die Wunsch-News. Die Wunsch-News des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Ich wünsche mir endlich, dass jemand mal den Passierschein A38 findet. Danke, Steffen. Ich wünsche mir ab sofort, dass wieder Mama und Papa die eigene Geburtstagsfeier organisieren. Das waren doch die Besten, jetzt mal ganz ehrlich. Ich wünsche mir, dass Karnevalsumzüge mit Wohnungsumzügen fusionieren, dann hätte das Ganze endlich mal einen Sinn. Basti. Steffen, ich wünsche mir, dass endlich auch einsilbige Menschen mit geringem Sprachschatz heiraten dürfen. Ich bin für die Hodor-Ehe. Ich bin gut. Ich wünsche mir hingegen, dass man bei Gedichten nicht immer denkt, dass der Reim die Worte lenkt, sondern Takt und Rhythmus mit muss. Yo, Steffen. Und ich wünsche mir, dass Wladimir Putin endlich seinen Fetisch für schwarze Präsidenten zugibt und beide sich endlich einen gemeinsamen Nickname geben. Und das Obama. Achso, Obama. Das waren die Wunsch-News des Monats. Ja. Die Wunsch-News des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Dann sind sie wieder weg. Ja, sind wir wieder zurück. Schön. Nach dem Studio können wir echt mal wieder abstauben, wenn man nur einmal im Monat reingeht. Ja. Ich vergesse auch immer die Snickers drin. Das ist echt ein bisschen eklig mittlerweile. Die haben schon Pelz bekommen. Die haben schon so einen richtigen Pelz bekommen. Ungefähr so einen Pelz wie diese Rollenspielreihe, die wir jetzt besprechen wollen. Denn ich dachte, die Viecher aus dem Monat. Naja, gut. Ja, es ist auch nur ein kleines angespielt. Ich möchte nämlich gar nicht mal so sehr empfehlen, sondern einfach nur eigentlich eine Frage in den Raum werfen. Ich habe Heroes of Might and Magic gespielt. Und jetzt ist es so, ich habe so ein bisschen eher theoretisch für mich gefachsimpelt, ab wann ist ein Rollenspiel oder was für Elemente kann es haben, um zu bestehen? Jetzt gibt es ja sowas wie World of Warcraft. Mhm. Das ist ja eher so ein Online-Ding, wo alle in Echtzeit miteinander spielen. Und es gibt auf der anderen Seite so die Pen and Papers. Pen and Papers sind ja Runden an Tischen, die wirklich jede Sache auswürfeln und mit viel Rechnungen dabei sind, was man machen kann und so weiter und so fort. Mhm. Und Heroes of Might and Magic ist jetzt so eine Strategie-Rollending. Das ist genauso, finde ich, in der Mitte zwischen dem Echtzeit und diesem Pen and Paper. Denn das sind rundenbasierte Rollenspiele. Ich habe damit sehr wenig Erfahrung. Ich habe es jetzt angefangen zu spielen. Ich habe erstmal eine Milliarde Stunden gebraucht, um es zum Laufen zu bringen, weil ich zu dumm bin, ein PC-Spiel zu installieren. Oder auch mit irgendwelchen PC-Keys nicht klargekommen bin, die man mir in dieser Zeitschrift, die ich mir davon gekauft habe, hergegeben hat. In dem Fall war es übrigens, da mache ich auch gerne Werbung für, weil ich die auch gerne lese, die Games, PC Games aktuell, glaube ich. Kriege ich nicht so häufig weg, sonst hört man dich wieder nicht. Entschuldigung, ich musste gerade um mich schauen. Genau, ich wollte sagen, die PC Games ist das in dem Fall, da war es als Gratis-Ding mit drin. Mhm. Und wollte ich einfach nur antesten, weil ich es interessant fand. Und da baut sich dann so eine Karte auf. Da kannst du halt, wie früher in Final Fantasy, von A nach B, so ein bisschen wie auf einem Spielfeld, eine Figur navigieren. Du hast dann eine gewisse Anzahl von Schritten, die du gehen kannst, und wenn die abgelaufen sind, dann macht der Feind irgendetwas. Mhm. Du kannst aber nicht sehen, was der Feind macht, weil es gibt dann den berühmten Fog of War, also nicht den Sex des Krieges, sondern den Nebel des Krieges, wo man einfach etwas nicht sehen kann, und dementsprechend weißt du auch nicht ganz genau, was der Gegner macht. Mhm. Und ja, das ist natürlich dann schwer einzuschätzen, aber man kann halt zu Schatztruhen gehen und sich bestimmte Goldstücke einfach so holen. Wichtigstes Ding ist einfach, dass es Kämpfe gibt. Und wenn ein Kampf passiert, dann ploppt im Endeffekt so ein riesiges, ja, so eine Art Schachfeld auf. Mhm. Und jede Einheit hat nur bestimmte Schrittanzahl und bestimmte Reichweite, irgendetwas zu machen. Das heißt, für mich als guten alten Rollenspiel-Idioten, da ist sehr viel Taktik drin. Und ich bin noch nicht willens, eine Wertung davon abzugeben, aber es hat mich schon ein bisschen gereizt. Ich suche jetzt eigentlich auf diesem Weg hier irgendjemand, der mir Heroes of Might and Magic mal erklären kann. Vielleicht auch für uns Etage 13, Leute, vielleicht machen wir ja mal ein kleines Interview oder Video draus, mhm, der mir das noch ein bisschen mehr bringen kann. Dann kann ich auch sagen, ob mir sowas gefällt, weil ich bin bei rundenbasierten Strategiespielen immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, skeptisch, weil ich spiele zwar gerne Gesellschaftsspiele, und im Pen and Paper würde ich auch gerne mal machen, aber so rundenbasiert klingt für mich auch am Anfang erstmal ziemlich langweilig. Man muss mir noch so ein bisschen zeigen, was der Reiz darin liegt. Damit will ich es nicht schlecht reden. Es sah sehr gut aus, Grafik war okay für meinen Mini-Laptop. Aber ich würde gerne wissen, was man da alles noch drin machen kann, weil es hat sich ein Menü aufgeklappt und da waren 8 Millionen Attribute, wo man irgendwelche Punkte hinterlegen kann. Schwierig, mhm, finde ich sehr schwierig. Ich finde auch ein Pen and Paper schwierig, aber da bin ich ja auch dann der Spielleiter zum Beispiel. Mhm. Ich versuche die ganze Zeit schon eins zusammenzubauen. Hier ist ja so, hier bin ich ja wirklich Mitspieler und ich muss mir so viele Sachen durchlesen. Ich bin einfach komplett überfordert. Und gegen diese komplette Überforderung fordere ich jetzt, gibt es da draußen jemand? Also wahrscheinlich, weil wir beide nur die Episode hören. Steffen, kannst du mir Heroes of Might and Magic? Nein. Gibt es da draußen jemand, der mir Heroes of Might and Magic erklären kann und hat vielleicht Lust, uns das auch nochmal hier im Podcast, vielleicht bauen wir es dann ein, auch irgendwie zu erklären. Dann, mhm, schnipsel ich das so ein bisschen rein. Würde mich sehr interessieren, weil ich bin offen für sowas, und vielleicht käme den Steffen ja irgendwann mal dazu, irgendein Spiel zu spielen, was ich hier vorstelle, weil bis jetzt habe ich das Gefühl, ich habe es noch nicht geschafft. Oder? StarCraft? Nicht wirklich. Heroes of the Storm? Aber nicht geschafft, nee. Aber ja, ja, was mich ja immer so ein bisschen davon abhält, ist ja, weil man euch Rollenspielern ja so oft sagt, na ja, deswegen wundert mich das ja jetzt auch so ein bisschen, dass du in Hamburg unterwegs warst. Warum? Ihr verlasst ja nie eure Bude, ihr Rollenspieler. Was willst du jetzt damit sagen, oder was? Dass ich irgendwie hier Stubenhocker so ein nerdiger Rollenspieltyp, genau, bin, oder was? Was ist das denn jetzt schon wieder für eine Scheiße, was mir da an... Weißt du was, Steffen? Ist jetzt richtig Zeit, mal so eine richtige Scheiße rauszuhauen, gegen Schubladen denken. Jetzt reicht's aber auch wirklich. Verdammte Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Also, was denkt man sich eigentlich noch, dieses Schubladendenken, oder? Ist doch egal, ob ich Nerd oder sonst was bin. Ich geb uns mal ein Beispiel für Schubladendenken, ja? Ganz ehrlich. Da gibt's zum Beispiel das Typische, wenn man auf einem Grillfest Bier ist. Na, willst du noch ein Bier? Nee, warum denn nicht? Hast du keine Trinklaune? Musst du etwa fahren? Nein, verdammte Scheiße. Das Getränk, was du mir anbieten willst, besteht aus vergewaltigter Hefe, die vor lauter Schmerz anfängt, Schaum zu produzieren. Und dann wissen sie nämlich nicht mehr, wo dieser Scheißschaum herkommt. Und dann kippt ihr euch diese Scheiße auch noch hinter die Binde. Glaubt ihr, das will ich haben? Nein, danke, euer sogenanntes Getränk, das ihr Bier nennt, mag ich nicht. Aber das euch zu erklären, könnte ein wenig anstrengend sein. Denn, aber ich bin doch deutsch und ich bin weiß und ich bin fett, aber ich kann mit Bier nichts anfangen. Tut mir leid. Ja, und weil wir alle dieses Billigregal im Kopf haben, genau, dieses schlunzige Regal von Ikea, in dem wir unsere Klischees und Vorurteile reinstecken, muss man ja auch mich irgendwo reinstecken in so ein Ding. Genau, ne? Ich passe auch so gut im Billigregal, müsste aber viel quetschen, brauchte viel Platz. Platz für große Schublade. Ich bin halt ein dicker, weißer Junge, sehe aus wie ein typischer Deutsche. Und was macht so ein typisch Deutscher, der aussieht, und der so auch noch so typisch deutsch aussieht? Was macht der? Der wäscht sonntags sein Auto, isst am liebsten Kartoffelsalat und dazu Fleisch in rauen Mengen und schaut super gerne Fußball. Irgendwie muss man ja auch dann auch dicker geworden sein, denn halt auch ziemlich viel Kartoffelsalat und Fleisch, ne? Jetzt will ich diesem verdammten Schubladendenken mal was sagen. Ich hasse es, Auto zu fahren, noch Fachgespräche über den größeren fahrbaren Pimmel zu führen. Zweitens, Fußball ist noch weniger sinnvoll als Briefmarkenlecken für eine E-Mail. Kartoffelsalat sieht aus wie das Ergebnis einer Bukake-Orgie in einer Schüssel gesammelt und oh Gott, ich esse ja auch gern Gemüse. Es tut mir leid, dass man sich mit eingehender mit mir beschäftigen muss, damit man mich in einen eurer verschlunzten Billigregale reinstopfen kann und ihr und Smalltalk-Rap von Fußball, Wetter, Euro, Baustellen für eure sexuell frustrierte Ehefrau aufheben könnt. Hä? Irgendjemand noch Beef? Hä? Du vielleicht? Ach, ist da auch nur Gemüse? Ah, okay. Ist einem da nicht irgendwie immer so dauernd schlecht? Dann isst du doch auch nur Tofu, oder? Willst du nicht mal zum Arzt gehen? Ja, sorry, Steffen, da habe ich mich gerade ein bisschen in Rage geredet. Ich bin auch ganz still geworden. Habe ich gemerkt. Manche Dinge muss man einfach mal laut aussprechen und dafür ist das ja da, ne? Ja. Puh, Mensch, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Ja. Aber eigentlich könnte ich mich schon fast wieder aufregen. Weißt du auch warum? Ja. Okay, dann sag's mir doch. Nein. Ich erkläre dich mal auf. Ich habe meinen Text nicht gelernt. Ja, macht nichts, Steffen. Ich meine auch nicht. Gut. Ich habe, ich plaudere jetzt im Endeffekt ein bisschen was aus den Internas unserer Hintergrundsachen aus. Nein, tue ich nicht. Doch, ich tu's. Denn, wir haben mal in unseren ersten Ausgaben der Etage 13 haben wir gefragt, ob man vielleicht bei uns zu Gast sein möchte. Das hat so große Resonanz gebracht, dass ihr bis jetzt gemerkt habt, wir noch keinen Gast hatten. Aber wir hatten schon mal fast eine Gelegenheit dazu. Dann hat das leider nicht funktioniert. Warum? Ist egal. Und ich gebe jetzt, Steffen, halte ich fest, ich gebe jetzt den Namen der Menschen preis, die wir hätten im Podcast haben können. Ich wollte es lange geheim halten, aber es ist die Wochennotiz. Die Wochennotizen. Wir wollten die beiden Jungs von den Wochennotizen einladen, weil es auch einfach so einfach gewesen wäre, denn die Herrschaften wohnen ja in Troisdorf. Und ich wohne auch in Troisdorf. Ah. Das muss man nicht wissen, wo das ist, aber es liegt genau in derselben Stadt, wie auch die Wochennotizen produzieren. Jetzt habe ich mir Folgendes gedacht. Wir hätten sie ja fast als Gast gehabt. Das heißt, sie hätten schon mal die Motivation aufgebracht, sich zu uns zu setzen und unsere üblichen Spiele, die wir mit ihnen ja vorhatten, also sprich nackt durch einen brennenden Reifen zu springen, was alles sehr medienwirksam auch auf Video festgehalten worden wäre. Ich kann nicht verstehen, warum man sowas ablehnen kann. Das habe ich auch so in die E-Mail geschrieben. Habt ihr Lust dazu, nackt bei uns, nur mit einer Goofy-Mütze auf, durch einen brennenden Reifen zu springen? Und da verstehe ich nicht, wie man ablehnen kann. Habe ich mir Folgendes gedacht. Ich hab ein bisschen Detektivarbeit gemacht, Steffen. Und ich weiß, dass die Wochennotizen immer donnerstags Moment, aufnehmen. Detektiv Bastian Richelshagen. So. Immer noch GEMA frei. Herr Richelshagen, was haben Sie rausgefunden? Also, Steffen, ich habe rausgefunden, dass hinter den Wochennotizen ein gewisser Tim und ein gewisser Nick stecken. Und diese beiden Menschen produzieren oder nehmen ihren Podcast im folgenden Wochennotizen genannt, immer donnerstags auf. Und donnerstags gegen, ich würde mal sagen, nach der üblichen Arbeitszeit. Also gebe ich davon aus, 17 bis 18 Uhr ist unser Zeitfenster. In dem Zeitpunkt essen die beiden vor allem neben in ihren Podcasts gerne mit Erwähnung etwas von dem Troisdorfer Pizza-Restaurant Pizza Max. Und Pizza Max liefert glücklicherweise über Lieferheld denen immer ihre Pizza und da stehen dann immer so lustige kleine Betreffsdinge, die sie selber reinschreiben. Mhm. Jetzt gehe ich davon aus, dass die Wochennotizen-Menschen diesen Podcast natürlich hier nicht hören werden, nachdem ich ihnen diese lukrative E-Mail geschickt habe, in dem ich auch geschrieben habe, ich bin nigerianischer Präsident und brauche 1 Million Euro. Es ist auf jeden Fall so, dass ich eine kleine Idee habe für uns. Mhm. Wir beide schicken, um die beiden zu Gast zu kriegen, am Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr, sagen wir vielleicht ab 16 Uhr mache ich die Bestellung, eine Pizza zu den Wochennotizen-Menschen mit einem Betreff oder mit einem Text, den wir jetzt beide ganz schnell zusammenklamüsern, indem wir kurz reinschreiben. Ganz kurz klären. Schickst du das, bevor die Episode erscheint oder nachdem die Episode erscheint? Nein, ich schicke das, also die Episode werden sie ja wahrscheinlich an dem Tag, also meinst du jetzt unsere Episode oder deren Episode? Unsere. Ach so, genau, es ist der Donnerstag nach unserer Veröffentlichung. Das heißt, wir werden am 13. Donnerstag dann also quasi. Den nächsten Donnerstag, der kommt, ne? Genau. Nee, also der kommende ist der 11. Genau. Und wir erscheinen am Samstag, den 13. Das heißt, am Donnerstag, dem 18. Ich mache mir auch gleich die Erinnerung, werde ich den beiden Jungs eine Pizza zuschicken. Mhm. Und in dieser soll im Betreff Folgendes drinstehen. Steffen, hast du eine Idee? Hallo ihr, das ist schon mal gut. Ja, hallo ihr, ich schreibe noch hinzu, Wochennotiz, Leute. Oder schreibt doch Wochennotizen. Hallo Wochennotizen. Hallo ihr Wochennotizen. Hallo ihr Wochennotizen. Tim und Nick. Genau, Tim und Nick. Schreibe ich in Klammern. Dass ihr nicht zu uns gekommen seid. Ja, dass ihr nicht zu uns gekommen seid. Ganz ruhig auch rein nicht, dass ihr nicht. Ne? Finden wir ja nicht schick. Finden wir ja nicht schick. Das bist du dran. Ja. Das war kreativ genug. Okay. um euch für uns zu, ich weiß nicht, warum ich ins Dialekt sächsisch falle, um euch für uns zu begeistern, schicken wir euch so jetzt mal statt einem ich wollte abgeschnittenen Daumen schreiben, findest du rad. Ja. Statt einem abgeschnittenen Ei vielleicht. Jetzt auch viel besser, muss ich mal direkt sagen. Naja, das kann ja dann auch ein halbiertes Ei sein, quasi. Also schicken wir euch dann einem halbierten Ei, das finde ich auch sehr schön. Schreibt dann noch Hühnerei hin vielleicht oder so. Ja, ja, genau. Schicken wir statt einem halbierten Ei diese spezielle Pizza. Vielleicht schickst du dann auch nur eine halbe Pizza hin. Das wäre doch lustig. Nee, das finde ich auch witzig. Ich würde schon eine ganze spezielle Pizza, damit die auch, wenn die schon gegessen haben sollten, entweder baff sind, dass sie jetzt noch eine Pizza kriegen. Das finde ich am witzigsten, wenn sie kriegen würden, wenn sie schon gegessen haben. Ja, weißt du denn auch, an welche Adresse dann? Ja, das steht ja im Impressum. Ach so. nicht schlecht. Und du machst jetzt den letzten Satz und ich würde sagen, als schreibe ich zum Schluss vor, eure Etage 13. Was wir jetzt bisher haben. Nochmal schreiben. Achso, ganz schnell. Hallo, ihr Wochennotizen Tim und Nick. Da ihr nicht zu uns gekommen seid, finden wir ja nicht schick. Um euch für uns zu begeistern, schicken wir euch statt einem halbierten Ei diese spezielle Pizza. Genau. Jetzt bist du dran. Letzter Satz. Was kann man da noch dazu sagen? Wir können ja noch so ein paar kleine Hinweise aus deren Wochennotiz. Also die machen ja gern was über den Führer, über Adolf Hitler. Können wir auf jeden Fall noch schreiben. Nein, wir schicken den Hashtag. Hashtag Bingo. Ja. Hashtag halbes Ei. Halbes Ei. Sehr gut, ein Hashtag Bingo. Und dann schreibe ich. Und dann müssen wir dann nur noch an dem Tag unter diesem Hashtag irgendwas. Oh Gott, kriegen wir das hin? Du kümmerst dich um den Hashtag, ja, ich kümmere mich um die Pizza. Halbes Ei. Ich schreibe viele Größe. Noch mal zu, dann. Ja. Ich schreibe viele Größe A.H. von der Etage 13. Nee, nicht A.H. Ja, das weiß doch der Pizzabote nicht, weil ich schreibe jetzt noch als Vortext für den Pizzaboten. Ja. Schreibe ich noch, liebes Pizza-Max-Team, könnt ihr das bitte vorlesen, wenn ihr das abgibt, die Pizza? Aber A.H. würde ich rauslassen, ganz ehrlich. Ach komm, das wissen die noch nicht. Jetzt, Anni, jetzt kneif mal ein halbes Ei zusammen und sei mal ein Mann. Ich habe ja nur noch ein halbes. Ja, dann kneif das doch zusammen. Ja, gut. Liebes Pizza-Max-Team, okay, klippe ich euch gleich durch. Kommt ja von deiner Adresse. So. Unser Hashtag für diese Aktion lautet halbes Ei. Genau. Jetzt haben wir auch endlich mal ein eigenes Hashtag. Ich wollte schon immer ein Hashtag. Das ist der Steffen, immer ein Hashtag zu der fünften Episode. Jetzt haben wir die fünfte Episode schenkt. Da bin ich so stolz drauf. Ja. Ja. Also, wir werden die Wochennotiz mit dieser Nachricht herausfordern und seid gespannt. Wir hoffen, dass das alles funktioniert und dann würde ich sagen, Steffen, kommen doch langsam schon mal zum Schluss der Sendung, denn am Ende der Sendung empfehlen wir euch immer noch Rum. Wortwitz von Steffen jetzt. Ja, bin ich gerade nicht drauf vorbereitet, weil ich bin ja auch am Hashtag der Woche. Wer macht das Hashtag der Woche? Na? Jetzt weiß ich gar nicht, was du von mir willst. Wer macht denn das Hashtag der Woche normalerweise? Jochen-Notizen. Nee, die machen Hashtag Bingo. Ach so, Hashtag der Woche macht doch Jan Böhmermann. Richtig. Ja. Und meine Podcast-Empfehlung ist sanft und sorgfältig. Mensch, das da hast du aber auch richtigen Kracher-Podcast rausgeholt. Ja, was ist eigentlich eine Radiosendung, aber ich höre ihn als Podcast. Ja. Die als Podcast und deswegen, weil du das ja auch schon mal gemacht hast, neulich mit Domian, dachte ich, dann mache ich das, nehme ich mir auch mal so einen Podcast raus, der aus einer Radiosendung entstanden ist oder aus einer Radiosendung kommt, aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Was ist sanft und sorgfältig? Sanft und sorgfältig ist eine, ja, muntere Plaudershow, würde ich sagen, zwischen Jan Böhmermann und, wie heißt der andere? Olli Schulz. Richtig. Genau. Also, du kennst die Sendung auch? Richtig. Ja, genau. Und, darum geht's eigentlich um die Themen der Woche überspitzt diskutiert. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ich muss irgendwann mal ein Seminar mit, wie fasse ich richtig zusammen mit Steffen machen. Das erinnert mich jetzt gerade schon wieder an den Anfang unserer Episode mit. Erzähl mal, was auf so einer Comicmesse passiert. Ja, das ist im Süden, das ist auf einer Theresienwiese, eine 5 Minuten Geografie und sagt nicht, warum es geht. Schön, hast du sehr schön gemacht, wollte ich damit sagen, in meiner liebenswürdig bekannten Art. Nein, also du hast recht, es ist im Endeffekt wirklich ein Plauderstündchen. Wir alle kennen Jan Böhmermann von seiner Sendung Neo Magazin Royal aus dem ZDF, aus dem zweiten Programm, ZDF, ZDF Neo. Und dort ist er natürlich als bissiger Kommentator, so ein bisschen kommentiert das Mediengeschehen oder faked auch gerne mal irgendwelche Mittelfinger. Und Olli Schulz auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, Olli Schulz eher so ein bisschen der gelassenere Typ, ja. Ist natürlich der Musiker, Künstler, ein bisschen mehr mit Herzblut dabei, scheut sich auch manchmal nicht wirklich, auch im Gegensatz zu Jan, gerne mal so ein bisschen eher, emotionalere Themen anzugehen, bis auf diese eine Folge, die ich in Erinnerung habe, wo sie einen Gast hatten, ich glaube, es war von Seed, Peter Fox, und da ging es um das Thema ich glaube Schule, Erziehung oder Sozialarbeit und sowas. Und man hat gemerkt, Jan Böhmermann wollte ernsthafte Sachen sagen. Und Olli Schulz und der Peter Fox haben ihn halt nicht für ernst genommen. Das liegt einfach daran, dass man Jan Böhmermann eh nichts mehr glaubt. Das ist bei diesen Leuten halt einfach so, wo man immer nicht weiß, sagt er jetzt die Wahrheit, hat das Hand und Fuß, was er da eigentlich sagt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Leid von ihm. Aber ich finde, die beiden ergänzen sich eigentlich sehr gut. Mhm. Wie siehst du das? Ja, finde ich auch. Ja, also ich meine, Jan Böhmermann gibt gerne mal so Insider aus dem Medienbereich raus und Olli Schulz ist dann auch wirklich noch immer gern noch mit dabei, das hochzupeitschen und die sind super im Improvisieren, finde ich. Hast du eine Lieblingsfolge, wo du sagst, was die dir im Kopf jetzt gerade rumschwebt oder? Nee, ich finde alle gut. Das ist schön. Da bin ich diplomatisch. Da bist du diplomatisch. Man muss auch zugeben, diese ganze Sendung ist aus dem vorigen Format zwei alte Hasen erzählen vom früher, genau, von früher oder vom Führer, nee, von früher, entstanden, wo noch Klaas Häufer Umlauf zusammen mit Jan Böhmermann das so ein bisschen gemacht hat. Echt? Da ist noch, das am Anfang hat er das mit Klaas Häufer Umlauf gemacht und später haben sie das ersetzt und da hieß dann die Sendung zwischendurch auch einfach mal. Ja. Ab da hab ich's gehört dann, ja. Genau, Klaas Häufer Umlauf und Joko Winterscheid. Joko und Klaas mit Genau. Joko und Klaas mit Olli und Jan. Jan und Olli, ja. Genau, das ist eine super Idee. Da hatte ich es noch nicht gehört. Ich habe es wirklich erst ab sanft und sorgfältig dann selber auch gehört. Und ja, super Sonntagabends kommt die aufgezeichnete Sendung vom, ich glaube, Freitagszeichnen die immer auf. Mhm. Und wird aber mittlerweile auch deutschlandweit ausgestrahlt. Also hat ja angefangen nur in Berlin erst. Radio 1, ne, genau, Radio 1. Genau, und jetzt mittlerweile deutschlandweit. Genau. Auf und fast allen wichtigen Medienstationen, außer 1 Live, bei denen früher Jan Böhmermann selber gearbeitet hat. Mhm. Aber da munkelt Olli Schulz, dass der Musikchef ihn nicht mag. Okay, gut. Können wir jetzt nicht zu sagen. Ne? Ist Mutmaßung. Danke für deine Podcast-Empfehlung, in der ich das Gefühl hatte, cool, ich habe mehr geredet. Vielleicht willst du zu meiner Podcast-Empfehlung mehr sagen, aber ich weiß nicht, ob du den kennst. Sag doch mal, dann improvisiere ich ein bisschen. Okay, da wir ja viel über Serien am Anfang gesprochen haben, würde ich gerne Fortsetzung folgt empfehlen. Mhm. Das ist ein Serienpodcast, in der mehrere Mannequins zusammen und Frauekins zusammen sitzen und über Serien hin und her diskutieren. Vor allem ist mir in Erinnerung, dass der Chefpodcaster, ich weiß leider gerade nicht den Namen, es tut mir sehr leid, falls Sie jetzt uns zuhören sollten, dass dieser Chefpodcaster einen sächsischen Akzent hat und dann sagt er am Anfang immer, ihr hört, Fortsetzung folgt. Muss ich auch mal so ein bisschen an dich denken, so, aber wie hört man das, finde ich, ja. Dieser Chefpodcaster macht auch einen Comic-Podcast. Das ist korrekt. Comic Review. Der macht viele Podcasts. Genau, Comic Review macht er. Und auch Hunting Down Comics. Richtig, mit Helge Vogt. Genau, aber da wir uns ja nicht um das Thema Comics drehen, ist das jetzt uninteressant. Nee, hast natürlich recht. Der macht viele Podcasts. Das ist mir auch aufgefallen. Die höre ich übrigens auch, den anderen Podcast. Mittlerweile gibt's auch innerhalb der Fortsetzungsfolge die Jungs auch noch Plotholes, wo nur die Mädels so ein bisschen über Themen so sprechen. Daniel Aber Rätsch die ist haben das halt übrigens. Bitte? Daniel Rätsch. Danke, Daniel. Da hat mir der Steffen dazwischen gerätscht. Eine sehr witzige Geschichte dazu auf Facebook, glaube ich, und auch bei Twitter heißt er Theo Rätsch. Aber er heißt doch Daniel. Ja, pass auf. Er hat das ja selber schon gesagt, er hat einen sächsischen Akzent. Ja. Theo Rätsch. Ach so. Doch Rätsch. Heißt auf sehr Deutsch? Gut. Auf Hochdeutsch? Doch Rätsch? Nee, theoretisch. Ach so, theoretisch. Ja, sehr gut. Das war sehr sächsisch gesprochen. Krass. Ja. Das macht Sinn. Theoretisch. Aber so sagt man das in Sachsen halt. Wie geht denn nochmal dieser sächsische Witz mit dem, mit diesem Weihnachtsbaum? Wie geht der nochmal? Das ist einer der wenigen Witze, die ich normalerweise auch im Kopf habe. Egal. Kann ich zum nächsten Mal nachliefern. Hammerwitz. Wolltest du mehr zum Podcast erzählen eigentlich? Genau, also eigentlich habe ich schon alles zum Podcast erzählt. Fortsetzung folgt jede Woche einmal in großer Runde mit mehreren Leuten. Ich glaube meistens nur eine Frau noch mit dabei und ein paar Männer, die jeweils ihren eigenen Serien-Geschmack haben. Und da kommt von Comedy, Drama, alles querbeet und vor allem Netflix und Amazon Instant werden da sehr gepusht, weil natürlich auch da, muss man auch einfach sagen, sehr viele gute Serien einfach laufen. Richtig. Ist einfach so. Richtig. Wobei Modern Family vom Anfang läuft zwar auf Amazon Instant im Moment kaufbar, läuft aber, glaube ich, hauptsächlich auf RTL Nitro zurzeit, glaube ich, wenn überhaupt gerade, weil die dritte Staffel ist durch. Und ja, es laufen Wiederholungen im Moment, ja. Genau. Okay. Das zu meiner Empfehlung. Also Fortsetzung folgt und vom Steffen dieses kleine Podcast sanft und sorgfältig oder wie das hieß. Richtig. Genau, diese beiden Podcasts. Und Steffen, ich habe eine traurige Nachricht für dich. Das war's schon wieder. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Halt, stopp! Es bleibt alles so, wie es ist. Mir fällt nämlich gerade was ein. Weißt du, was in unserem Plan nicht drin steht? Du hast diesmal gar keine Disney-Serie. Was ist denn da los? Stimmt. Ja, ich war einfach zu beschäftigt. Krass. Ich war ja auch unterwegs. Meine Herrschaften, dieser Podcast ist diesmal 100% Disney-frei. Stimmt nicht. Ich habe mindestens einmal Goofy erwähnt. Ja, mindestens einmal hast du Goofy erwähnt. Und wir hatten deine Besprechung zu König der Löwen. Genau. Und wir haben vielleicht nachher Denn Leute, die noch Interesse haben, unseren beiden Worten zu lauschen, es ist ja noch eine Wette offen. Vielleicht kommt ja gleich Goofy auch nochmal vor, denn nach unserer offiziellen normalen Episode werde ich meinen Teil der Wette vom letzten Mal, ich gebe kurz nochmal Resonanz, ich habe nämlich gewettet, dass Steffen und ich nicht dieselbe Serie miteinander besprechen oder irgendwie so war das auf jeden Fall. Und Wetteinlöse war in dem Fall, dass jeder von uns eine Hörspielseite macht und wir ein kleines Hörspiel vortragen werden. Mhm. Und das werden wir jetzt am Anschluss an dieser Folge, wenn auch Lust hat, nach dem tollen Abspann zuzuhören. Übrigens, da kann man auch noch mal darauf hinweisen, dass wir ebenfalls auf Facebook und Twitter vertreten sind. Werdet ihr am Abspann noch mal hören, aber ich will es jetzt noch mal extra sagen. Wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr auf iTunes eine Leserrezension hinterlasst, denn das hilft uns sehr. Oder auch Kommentare drunter schreibt. Wir würden uns sehr freuen, was ihr von der Etage 13 haltet. Nutze ich jetzt gerade einfach mal. Wer aber Lust hat, mein Hörspiel hört ihr gleich noch. Wir werden das live nach dieser Folge zusammen vortragen. Steffen kennt den Text noch nicht. Nee. Wird lustig, verspreche ich euch. Ja, also wer Interesse hat an dieser Hörspiel-Episode, der einfach im Outro noch nicht ausschalten. Ansonsten hören wir uns dann wieder beim nächsten Mal. Genau, damit bleibt uns auch nichts anderes zu wünschen, als wir wünschen euch einen schönen Restmonat. Wir hören uns beim nächsten 13. wieder. Und vergesst nicht, Hashtag halbes Ei. Nächste Woche Donnerstag am 18. Hashtag halbes Ei. Hoffentlich haben die Wochennotizen diese Folge nicht gehört. Wird lustig, glaube ich, mit einer extra Pizza für dich. Ja. Steffen, ich sag tschö. Ich sag auch tschö. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richezagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht. Steffen, schöne Episode fand ich. Hab ich gut gemacht. Super. Und du natürlich auch, ja, mein kleiner Schatz. Ich bin hier sowieso eher als Gast. Ja, das ist gar nicht wahr. Beim letzten Mal hast du auch ganz doll durch die Sendung geleitet und davor auch. Du machst das ganz toll, Steffen. Und wir sind ja jetzt hier, Leute, falls ihr es nicht wisst, wir sind hier bei unserer Hörspielsache. Und der Steffen, den habe ich gerade per E-Mail, er kannte das noch nicht, jetzt gerade seinen Hörspieltext gemacht. Kannst du den ausdrucken oder willst du den am Computer behalten? Ja, ausdrucken tue ich den jetzt nicht mehr. Ich lese den hier übers... Übers Elfhöhen. Mhm. Das wird Spaß, wenn die Textumbrüche kommen. Denn, jetzt muss ich dir ein Geheimnis verraten, diesen Text... habe ich nicht selber geschrieben, den habe ich von einem Fan bekommen, der 13. Etage. Aha. Du wirst es gar nicht glauben. Okay. Der Fan heißt Nightsup68. Ja. Und Nightsup68, der hat mich persönlich angeschrieben. Ich mache heute mal den Hammes. Wer? Wer? Der hat mich angeschrieben und hat uns diese, Fanfiction geschickt. Ach ja. Wir haben unsere erste Fanfiction. Super. Dankeschön. Ich glaube, das wird dir sehr gefallen. Vor allem brauchst du es jetzt noch nicht großartig durchzulesen. Wir machen das jetzt wirklich improvisiert. Aha. Und ich gebe dir die Rollen durch. Und zwar würde ich es folgender machen. Sag du doch den... ich glaube, ich mach's dir einfach, damit du ein bisschen besser reinkommst. Ich konnte es mir schon ein bisschen durchlesen. Ich mach gern den Erzähler und Basti. Ich versuche das auch ein bisschen zu unterscheiden. Mhm. Und du musst nur den Steffen vorlesen. Ich glaube, das fällt dir auch einfacher, dass du den Steffen vorliest, oder? Ich glaube schon, ja. Du wirst, glaube ich, merken, wenn du dir das so durchliest, wie du einzeln irgendetwas betonen musst. Ansonsten, wir sind ja jetzt hier auch nicht im strengen Korsett von so einer Drei-Fragezeichen-Folge. Also, wir können da zwischendurch. Ich lese das Ding gerade zum allerersten Mal und deswegen bitte. Okay. Ich mich mal verhaspelt. Hat auch schon direkt schon falsch angefangen, die Fanfiction, aber Nightsup68, dankeschön für den Text. Hier steht Fanfiction Etagere 13, aber Etagere 13 ist doch auch schön. Das ist komplett. Ich werde das auch so ein bisschen intonieren, wie er sich das wahrscheinlich vorstellt. Also, Fanfiction Etagere 13. Mit Bastian Richelzager, Steffen Liebschner und einem Erzähler. Okay. Ich gehe jetzt ein bisschen tiefer von den Erzähler. Steffen und Basti schreiben sich über Skype an einem schwitzigen, schwülen Sommertag. Bastis T-Shirt ist so weiß und ein wenig durchsichtig. Steffen trägt seinen Supergoof Sommerpulli. Schließlich beschließen beide zu skypen. Bei Steffen klingelt der voreingestellte Ton, wenn Basti anruft. I had the time of my life and never feel this way before. Steffen, irgendwie funktioniert das mit der Kamera gerade nicht. Bei dir vielleicht irgendwie? Steffen, hallo? Ja, bei mir auch nicht. Vielleicht geht's gleich. Lassen wir das nebenher laufen. Ja, okay. Nebenbei bastle ich jetzt hier noch so was an meinem Joystick rum. Boah, das dicke Teil klemmt einfach. Hab ihn schon lange nicht mehr benutzt, ey. So eine Scheiße, ey. Krass. Was? Ich lese kurz vor. Steffen säuselt seine Worte ins Mikro. Seine Anspannung war deutlich erkennbar im unteren Bereich seines Körpers. Oh, ich verstehe. Vielleicht kann man die Abhilfe schaffen. Von Basti hört man ein Reißen von einem Reißverschluss. Wäre doch toll, wenn man das wie bei Pflanzen schafft, weißt du? Einfach ein bisschen zureden, dann steht das Ding wieder. Das wäre doch toll, oder? Und reden reicht halt nicht mehr. Was machst du denn gerade? Im Moment drücke ich fest dagegen, aber der ist so steif. Steffen seufzt vor inbrünstiger Leidenschaft und lässt dabei einen Grunzer von sich. Huch, ich glaube, wir haben gerade ein Tonproblem. Ich hoffe, das Bild kommt auch bald. Ich hoffe auch. Erzähl mir mehr. Jetzt drücke ich einen meiner Knöpfe. Normalerweise hilft das auch und der Joystick schießt in die Höhe. Die Knöpfe drücke ich auch gerade. Was würde dir sonst noch helfen? Manchmal schmeiße ich das Ding einfach auf den Boden. Lustigerweise funktioniert dann manchmal alles wieder. Was? Ja, oh, das Bild ist ja endlich wieder da. Steffen, was soll das denn? Was stört dich denn? Die Goofy-Mütze etwa? Nein, dass du nackt bist und offensichtlich dich sehr männlich freust. Was ist denn da los? Aber du hast doch auch deinen Joystick bearbeitet. Ja, ich meinte auch meinen Joystick. Mein PC-Joystick hat manchmal die Fehlfunktion, dass er schief steht. Und darum drücke ich die Knöpfe davon oder drücke ihn. Ja, und der Reißverschluss? Ich bin gerade vom Klo gekommen und musste meine Hose zumachen. Und was machen wir jetzt? Was wir immer machen, wenn ich zocke und du nackt mit Goofy-Mütze vor dem Rechner sitzt. Und so begrüßten die beiden ihre Zuhörer wie immer mit dem Satz: Herzlich willkommen bei der Etage 13. Hey, super. Also, Applaus von mir für Lights Up. Eine wunderbare Geschichte. Ich muss echt sagen, wir haben schon echt richtig gute Fans. Ja. Und Steffen, eine Sache noch. Hast du mal Lights Up umgedreht? Bastian, du bist so blöd. Und dann auch noch 68 statt 86. Genugtuung für den heutigen Abend. Gut, dass du jetzt noch erklärt hast, dass wir keine Fans haben. Stimmt, das war ja dein Künstlername, ne? Das ist mein Künstlername, ich habe den hiermit offiziell aufgegeben. Es gibt schon sehr viele erotische Geschichten von uns beiden unter diesem Namen. Oh Gott. Du nicht auch noch. Steffen, kann man sich auf irgendwas freuen von dir schon? Kannst du uns einen Teaser geben? Oder wirst du jetzt aufgrund dessen, was ich vorgelesen habe, deine ganze Geschichte ein bisschen in eine andere Richtung lenken? Es wird eine ganz andere Richtung. Also das eine, was mir im Kopf schwebt, hat was mit Wikingern zu tun. Oh Gott. Und das andere, was mir vorschwebt, hat was mit einem Seniorenwäscher zu tun. Aber das müsste ich dann nochmal kürzen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt einfach aus Frackigkeit das noch ein bisschen umändert. Ich habe das ein bisschen geschrieben, weil du mich letzte Mal mit der Wette zu Thema nackt sitzen vor einem Podcast und der Goofy-Mütze ein bisschen kalt erwischt hast. Ich hoffe, ich habe mich auch etwas kalt erwischt. Jetzt habe ich mich so gefreut, dass wir so intensiv zuhörende Zuhörer haben. Ja. Und dann warst das doch wieder nur du. Verdammt. Ja, es wird irgendwo da draußen einen kranken Nightsub geben, der jetzt schon gerade seinen Joystick in der Hand hat. Und oh Gott. Ich würde sagen, Steffen, du kannst dich jetzt endlich wieder anziehen und wir sagen dann doch offiziell viel Spaß noch. Jo, tschüss.